Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Leider erhielten wir die Nachricht, dass der kleine Tim tot aufgefunden wurde. Die Polizei schließt ein Sexualverbrechen nicht aus. Nach ersten Erkenntnissen führt die Spur auf einen bekannten Kinderschänder, der vor wenigen Tagen aufgrund eines psychologischen Gutachtens entlassen wurde. Aufgrund der Ermittlungen fand die Polizei in der Wohnung des Verdächtigen die Kleidung des vermissten Tim. Die Nachbarn gaben an, nichts mitbekommen zu haben, obwohl Tim direkt nebenan über Tage hinweg gequält und geschändet wurde. Achte auf die Zeichen, achte auf die Not, denn wenn du nicht hinschaust, morgen schon tot. Und dein Gewissen lässt dir keine Ruhe. Hängt sie höher, damit ihr sie sehen könnt. Hängt sie höher, zeigt ihre Gesichter, weil sie Kinderschänder sind. Hängt sie höher, hängt sie höher, damit jeder hier kapiert, dass Gewalt gegen Kinder keiner toleriert. Hör, hör, hör, hör, hör, hör. Es ist die Frage. Wo ist dein Kind? Vielleicht schon beim Schinder. Sei doch nicht so blind. Bitte, du bist es. Hängt sie höher, hängt sie höher, damit ihr sie sehen könnt. Hängt sie höher, zeigt ihre Gesichter, weil sie Kinder Schänder sind. Hängt sie höher, hängt sie höher, damit jeder hier kapiert, dass Gewalt gegen Kinder keiner toleriert.